Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, Mesdames, Messieurs, wir heißen Sie herzlich willkommen zu einem Riesenspektakel. Vielleicht das kulturelle Ereignis des Jahres, von allen Tieren Europas mit Spannung erwartet. Der Grand Prix der Tiere! Spielt Gollo, er ist Lindas Sohn. Die sind einfach klasse, man so ein Duett. Die machen auch Kasse, darum sind sie so fett. Sind voll im Trend, kriegen mächtig Applaus.